Lord, bless this last message in the book of on the Sermon on the Mount. Herr, segne diese letzte Botschaft über die Bergpredigt. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's go to verse 21. Gehen wir in den Vers 21. We were talking about two trees. Wir haben über zwei Bäume gesprochen. An Agathos tree. Einen guten Baum, einen Agathos-Baum. And a which bears Kalos fruit, der gute Frucht, Kalos, Früchte hervorbringt, also ehrliche Frucht. And then we have the opposite of honest, the sapros tree. Und dann haben wir das Gegenteil von ehrlich, Sapros. We could say a dishonest tree. Also ein unehrlicher Baum, könnte man auch sagen. A corrupt tree, ein korrupter Baum, which bears poneros fruit. Der Poneros schlechte Früchte hervorbringt. So the comparison is not between Agathos and Poneros, which are actually opposites. Also der Vergleich wird ja nicht gezogen zwischen den griechischen Worten Agathos und Poneros, die auch zwei Pole darstellen. But the comparison is between Agathos and Sapros. Aber das, der Vergleich wird zwischen Agathos und Sapros. Because Sapros could look exactly like Agathos. Weil Sapros könnte genauso aussehen wie Agathos. Poneros cannot. Poneros kann das nicht. So, but a sapros tree will bear poneros fruit. Aber ein Saprosbaum wird poneros Früchte hervorbringen. Because it's not an authentic tree. Weil es kein echter it Baum ist. Looks like one. Er sieht nur aus wie ein echter Now, Baum. Verse 21. Vers 21. In light of this. Im Lichte dessen. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. But only he who does the will of my Father who is in heaven. Sondern nur wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Notice the next word. Und beachtet das nächste Wort. Many. Viele. Many will say to me on that day. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen. Now remember, many are going through the door that leads to destruction. Ihr erinnert euch, es gibt auch viele, die durch diese Tür gehen, die in das Verderbnis führt. And that's the door of human goodness. Und das ist die Tür der menschlichen Güte. It's an external form of Christianity. Es ist eine äußerliche Form des Christentums, that never touches the heart. Die nie das Herz berührt. And in 1 Samuel 16:7. Und in 1 Samuel 16:7. God looks at the heart. Steht, dass Gott auf das Herz schaut. Romans 10:10, we believe with the heart. Und im Römer 10:10 heißt es, wir geglaubt wird mit dem Herzen. But the narrow door is Christ. Aber die enge Pforte, die enge Tür, das ist Christus. It's the door of grace. Und das ist die Tür der Gnade. Now, many will say to me on that day. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen. Lord, Lord. Herr, Herr. Did we not prophesy in your name? Haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? And in your name drive out demons. Und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben. And perform many miracles. Und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan. Then I will tell them plainly. Und dann werde ich ihnen bekennen. I never knew you. Ich habe euch niemals gekannt. Away from me, you evildoers. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Now that word evildoers is two words in the Greek. Dieses Wort Übeltäter besteht aus zwei Worten im Griechischen. The first one is ergazomai, to work. Das eine Wort ist ergazomai, das bedeutet zu wirken, It's the same word in Ephesians 4:28. Das gleiche Wort wie in Epheser 4:28. Where it says work with your hands. Wo es heißt, schaffet mit euren so Händen. This is something I'm doing on purpose. I'm laboring. Also das ist etwas, das ich absichtlich tue. Ich arbeite. And but my labor is lawlessness. Aber meine Arbeit ist Gesetzlosigkeit. The word is anomia. Und das Wort ist eben anomia. A is without. A ist ohne. Nomia is law. Und nomos ist das Gesetz. These are people who work lawlessness. Es gibt da Menschen, die bewirken die Gesetzlosigkeit. Now, Judas Iscariot was one such person. Judas Iscariot war so ein solcher Mensch. In Luke chapter 10. In Lukas Kapitel 10. Vers 17. Jesus sent out 70 disciples. Da hat Jesus 70 Jünger ausgesandt. And they were casting out demons. Und die haben Dämonen ausgetrieben. Including Judas. Und haben in Judas also. Und den Judas eben auch. And Judas auch. They didn't cast Judas out. Judas was casting out demons. Der Judas hat auch Dämonen ausgetrieben. It's interesting. The Lord would say in John chapter 6 verse 70. Also der Herr hat gesagt in Johannes 6:70. that Judas was a demon. Dass Judas ein Dämon war. He says, one of you is a devil. Denn er hat gesagt, einer von euch ist ein Teufel. And probably not that Judas was possessed by a devil. Und wahrscheinlich war es nicht so, dass Judas besessen war von einem Dämon. But his mindset was one of a devil. Aber seine Gedankenwelt war eben teuflisch. Because he opposed everything that God stood for. Denn er hat sich entgegen all das gestellt, wofür Gott gestanden and he ist. Was following Christ for himself. Und er ist Christus gefolgt um seiner selbst willen. Judas was an opportunist. Judas war ein Opportunist. He was smart. Er war sehr klug. He recognized a good thing when he saw it. Und er hat eine gute Sache erkannt, wenn sie vor ihm stand. And actually we're going to talk about this on Sunday. Und am Sonntag werden wir noch weiter darüber sprechen. In the book of Acts. In der Apostelgeschichte. All about Judas Iscariot. Über Judas Iskariot. So Judas was casting out demons. Also Judas war auch dabei und hat Dämonen ausgetrieben. They all came back. Und sie kamen dann alle wieder zurück. And they were all so happy. Und waren alle so glücklich. And they said, even the demons are submitted to us. Und sie haben gesagt, sogar die Dämonen gehorchen uns. And the Lord said in Luke 10, verse 20. Und in Lukas 10, Vers 20 sagt Jesus, don't rejoice that you have, that the demons are submitted to you. Freut euch nicht, dass die Dämonen euch untertan sind. But rejoice that your names are written in heaven. Freut euch aber, dass eure Namen in dem Himmel geschrieben sind. So it's very possible to have a ministry. Es ist also sehr gut möglich, einen Dienst zu haben, where even demons, where even you cast out demons. Wo sogar Dämonen ausgetrieben werden. You prophesy. Und du prophetisch redest, you do miracles. Du Wunder vollbringst. And that's because God's word never returns void. Das ist deswegen so, weil das Wort Gottes nie leer zurückkommt. I mean, if a cruel dictator, es ist so, wenn selbst ein grausamer Diktator got up and mockingly quoted John 3:16 to his huge conference of evil people. Also aufstehen würde und selbst lästerlich Johannes 3:16 zitieren würde vor seiner versammelten Anhängerschaft. Comrades, Kameraden. These Christians. Diese Christen. What a joke. Was für ein Witz sind listen die doch. Listen to something they believe. Hört mal euch etwas an, was die glauben. They believe for God so loved the world that he gave his only begotten son. Sie glauben, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat. Believes in him should have eternal life. Dass wer an ihn glaubt, das ewige Leben haben sollte. And not perish. Und nicht verloren werden. Isn't that foolish? Ist das kein Blödsinn? And 50 people could have gotten saved right there. Und 50 Leute könnten sich bekehrt haben dadurch. Holy Spirit could have fell upon them and they would have, oh my gosh. Der Heilige Geist hätte über sie kommen können und right? sie überzeugen the können. Word is the word, no matter who says it. Das Wort ist das Wort, egal wer es ausspricht. It has the power. Es hat die Kraft. And it's possible to have a ministry. Und es ist möglich, einen Dienst zu haben. Using the word. Der das Wort verwendet. But the word has never touched you. Aber das Wort hat dich selbst nie angerührt. You actually don't believe what you know. Du glaubst nicht wirklich an das, was du erkannt hast. So, I never knew you. Also, sagt Jesus hier, ich habe euch nie gekannt. And he says these are many people. Und er sagt, dass das viele sein werden. Who were in ministry. Die einen Dienst vollbracht haben. How many more who didn't even have a ministry? Wie viel mehr werden es sein, die keinen Dienst gehabt haben? Many are on the way, are going through the door that leads to destruction. Viele gehen durch diese breite Pforte, die in die Verdammnis führt. It's the road or the door of human goodness. Es ist die Tür oder der Weg, die Straße der menschlichen Güte. Now I'll bet you that the doors look a lot alike. Ich traue mich wetten, dass diese Tore sich ziemlich ähneln. Probably almost identical. Wahrscheinlich sind sie fast identisch. The only difference is one is wide and one is not. Der einzige Unterschied ist, dass eine Tür breit und die andere schmal ist. Wait a minute, they look the same. Moment mal, die sehen doch beide gleich this aus. This would be easier to go through. It's so wide. Ist doch viel einfacher, durch die da zu gehen. Die ist ja viel breiter. But it's not Christ. Aber es ist nicht Christus. Now let's go to the next verse, verse 24. Vers 24. Therefore everyone who hears these words, jeder nun, der diese meine Worte hört, that he just spoke, these words of mine and put them into practice, und sie auch tut, is like a wise man who built his house on the rock. Den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. What is the rock here? Was bedeutet der Felsen? It's Christ, of course. Das ist Christus natürlich. But practically speaking, aber praktisch gesprochen, if we look in John chapter 1, verse 16, wenn wir Johannes 1:16 anschauen, Jesus came and he brought grace upon grace. Da kam Jesus und er hat Gnade um Gnade gebracht. In verse 17 it says that Jesus was full of grace and truth. In Vers 17 heißt es, dass Jesus voller Gnade und Wahrheit war. And if Jesus is this rock, und wenn Jesus dieser Felsen hier then ist, this rock also speaks of grace and truth. Dann spricht auch dieser Felsen hier von Gnade und Wahrheit. Now, if we have grace without truth, wenn wir nun Gnade ohne Wahrheit besitzen, we have an outer lawlessness. Dann haben wir eine äußerliche Gesetzlosigkeit. And if we have truth without grace, und wenn wir Gnade haben, Wahrheit haben ohne Gnade, we have an inner lawlessness. Dann haben wir eine verinnerlichte Gesetzlosigkeit. Legalism is nothing less than inner lawlessness. Legalismus oder Gesetzlichkeit bedeutet nur, dass ich innerlich gesetzlos bin. So if I have this belief in the grace of God, wenn ich also jetzt diesen Glauben an die Gnade Gottes habe, and it is not submitted to the truth of God's word, und dieser Glaube nicht unter dem Wort Gottes untergeordnet ist, it is not the grace of God. Dann ist es nicht die Gnade Gottes. Man kann die beiden nicht voneinander trennen. That's why in Acts 20:32, und deswegen heißt es auch in Apostelgeschichte 20:32, ich übergebe euch dem Wort seiner Gnade. The word of his grace. Das Wort seiner Gnade. Now, in Luke chapter 15, in Lukas Kapitel 15 we have two sons. Gibt es zwei Söhne. And the parable or the story is usually spoken of as the story of the prodigal son. Und die Geschichte wird meistens man nimmt meistens Bezug darauf als die Geschichte vom verlorenen Sohn. Because he is lawless. Weil gesetzlos ist. And this is what these people are called. You work lawlessness. Und das ist auch wie diese Menschen hier genannt werden. Du bewirkst Gesetzlosigkeit. 2 Peter 2:8. 2. Petrus 2:8. The Sodomites were described as lawless. Waren die Menschen von Sodom als gesetzlos beschrieben. It's a very strong word. Ein sehr starkes Wort ist das. And these men who did not know the Lord were working lawlessness. Und diese Menschen, die den Herrn nicht kannten, haben Gesetzlosigkeit gewirkt. Meaning that they were not submitted to the Lord. Das heißt, sie haben sich nicht dem Herrn untergeordnet. They did not submit to God. Sie haben sich nicht unter Gott gestellt. They just did what they wanted. Sie haben einfach das getan, was sie wollten. This is Judges 20:21-25. Richter 21:25. Everyone did what was right in their own eyes. Jeder tat, was in seinen eigenen Augen recht war. This is lawlessness. Das bedeutet Gesetzlosigkeit. Now you have the younger son. Und jetzt gibt es hier den jüngeren Sohn. And this is someone who believes in grace. Das ist jemand, der an die Gnade glaubt. But he doesn't know truth. Aber kennt die Wahrheit nicht. So he asks his father, give me my inheritance. Also sagt zu seinem Vater, gib mir mein Erbe. And then he goes his way. Und dann geht seinen Weg. And he spends it on riotous living. Und gibt es aus für, ja, einfach für sein Leben. Für sein just wasted it. Also verschwendet es einfach. On every kind of sin you could think of. An jeder möglichen Sünde, an die man sich nur vorstellen kann. And when it was gone, und als das alles weg war, he ate with the pigs, hat mit den Schweinen gegessen. And then he came to his senses. Und kam dann doch irgendwie zur Besinnung. Ihm ist dann langsam die Wahrheit aufgegangen. Oder ein Teil der Wahrheit. And it says that in verse 17 that he came to his senses. Und in Lukas 15:17 heißt es, dass eben zu Sinnen kam. And he went back to his father. Und zurückging wieder zu seinem because Vater. Because he said, my father's servants eat better than this. Weil sich gedacht hat, die Knechte meines Vaters essen besser als ich hier. But he still didn't know the truth because when he finally came. Aber hat die Wahrheit immer noch nicht erkannt, denn als schließlich dort ankam. His father wrapped him with the robe and gave him the ring and all these things. Hat sein Vater ihn umarmt, ihn einen Mantel umgelegt, einen Ring angesteckt, all diese Dinge. So he was a picture of someone who believed in grace but didn't have the truth. Also war jemand, der an Gnade geglaubt hat, aber nicht an die Wahrheit geglaubt hat. The older brother, der ältere Bruder, was actually just as lawless as the younger brother. War genauso gesetzlos wie der jüngere. But it was inward. Aber es war innerlich. He was a picture of someone who knew the truth but didn't know grace. Ist das Bild von jemandem, der die Wahrheit kennt, aber nicht die Gnade. Because the older brother is exactly a picture of Luke 18:9. Denn der ältere Bruder ist ein Bild für Lukas 18:9. The Pharisees trusted in themselves, they were righteous and despised others. wo die Pharisäer gedacht haben, dass sie selbst gerecht sind in ihren Augen und andere verachtet haben. So the younger brother comes home. Also kommt der Jüngere nach Hause. The father is rejoicing, der Vater freut sich. But the older brother is furious. Aber der ältere Bruder ist aufgebracht. He despises his younger brother. Und er verachtet seinen kleinen Bruder. He hates him. Und hasst ihn. He's dafür. So angry at the father. Er ist so wütend auf den Vater. For expressing grace toward the younger toward the younger son. Dass er dem jüngeren Sohn Gnade erweist. And why? Und warum ist das so? Because he was lawless on the inside. Weil er auf der Innenseite gesetzlos war. When we are envious or jealous or just envious or angry at someone who is living in sin, hurting themselves. Und wenn wir neidisch oder eifersüchtig sind auf jemanden, der in Sünde lebt und sich eigentlich selbst wehtut. It just reveals that we would like to be doing the same thing. Dann offenbart das nur, dass wir eigentlich das Gleiche machen möchten wie der. But we can't. Aber wir sind nicht frei dafür. Weil wir eben klug genug sind, um die Konsequenzen abzusehen. Oder wir haben die Möglichkeiten gar nicht. But we're angry. Aber wir sind wütend darüber. Actually we want to do that. Denn eigentlich wollen wir das auch. And how come he got away with that? Und wieso ist er damit davongekommen? Ich war zu Hause, ich habe dir geholfen. Du hast ihm das Mastkalb gegeben, du hast mir nie etwas gegeben, nicht mal eine Ziege. He didn't know grace. Er kannte die Gnade and the nicht. Father said, Son, you just could have asked me. Und er hat gesagt, Sohn, du hättest mich ja nur fragen müssen. I mean, you're with me all the time. Everything I have is yours. Du bist doch die ganze Zeit bei mir. Alles, was mir gehört, ist auch deins. Don't you know that? Weißt du das nicht? Do you think you're just a slave here? Glaubst du, du bist einfach nur ein Knecht hier? You could have just taken it. It's du hättest yours. Dir einfach nur eines dieser Tiere nehmen können. Es gehört ja dir. And this is like us. Whatever is God is ours. Und so ist es mit uns auch. Was immer Gottes ist, ist auch unseres. So the point is that lawlessness expresses itself in two ways. Also die Sache ist die, dass sich Gesetzlosigkeit auf zwei Art und Weisen Romans ausdrückt. One, Römer Kapitel 1. It's completely outward. Es ist komplett nach außen gerichtet. In Romans 2, und in Römer Kapitel 2 completely inward. Ist es völlig nach innen gekehrt. And in Romans 1 and 2, Paul condemns everybody. Und in Römer 1 und 2 verdammt Paulus jeden Menschen. And then he finally concludes in Romans 3:10 that everyone has sinned. Und da, also in 3:10 kommt er zu dem Schluss, dass jeder gesündigt everybody, hat. Everybody. Einfach jeder. We all need His mercy and grace. Wir brauchen alle seine Barmherzigkeit und seine Gnade. So this is the foundation here, that rock. Also das ist hier das Fundament dieser Felsen. It's a twofold, grace and truth. Es ist ein zweifacher Felsen, nämlich Gnade und Wahrheit. And this person built his house on the rock. Und diese Person hier hat sein Haus auf einen Felsen on gebaut. Christ, auf Christus word. Gebaut, auf sein Wort. The nature of his word is grace. Die Natur seines Wortes bedeutet, ist die Gnade. Lukas 4:22. When Jesus spoke for the first time in Nazareth, als Jesus zum ersten Mal in Nazareth gesprochen they said, hat, Is this the carpenter's son? Sagen Sie, ist das nicht der Sohn dieses Zimmermanns? What gracious words! Was für gnadenvolle Wahrheit, Worte spoke, er spricht. And they were blessed. Er hat gesprochen und sie wurden gesegnet. I mean, I don't know what he said. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. He was just reading from Isaiah, weil er einfach nur aus Jesaja vorgelesen but hat. People are listening. Aber die Leute haben ihm zugehört. This is a carpenter's son, right? Und zueinander gesagt, das ist doch der Zimmermannssohn. Yeah, something different here. Ja, aber irgendwas ist hier anders. It's so gracious or something. Es ist irgendwie so gnadenvoll like oder so. I'm so blessed. Ich bin so gesegnet. I mean, I've never heard anybody read the scripture like that. Ich habe noch nie gehört, dass jemand die Schrift so vorgelesen It's hätte. Like alive. Es ist als ob es lebendig wäre. This is nice. Und das ist schön. Maybe he should read it every Sunday. Vielleicht sollte er jeden Sonntag daraus vorlesen. Saturday. Natürlich, okay. Samstag. Let's go on. Verse 25. Vers 25. Okay. The rain came down and the streams rose and the winds blew and beat against that house. Und der Platzregen fiel und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen Yet jedes Haus. Yet it did not fall. Und es fiel nicht. Because it had its foundation on the rock. Denn es war auf dem Felsen gegründet. And that's Christ. Und das ist Christus. Now 1 Corinthians chapter 3 in 1. Korinther 3 speaks about the Bema Seat judgment of Christ. Spricht es vom Richterstuhl Christi. And it says that he's going to judge us with fire. Und es steht dort, dass er mit Feuer richten wird. It's going to be the biggest storm we've ever seen hit our life. Das wird der größte Sturm sein, den wir je gesehen haben, der unser Leben treffen wird. Before Jesus, wenn wir vor Jesus stehen and his eyes of fire, und seine feurigen Augen Revelation vor uns chapter sind, wie es in Offenbarung 1 heißt, when John saw the risen Christ, als Johannes den auferstandenen Christus sah, he fell as a dead man. Fiel er nieder wie ein toter Mann. He was standing there. Er ist dort gestanden. And then from behind him he heard Christ's voice. Und von hinter sich hörte er die Stimme Christi. It was like rushing waters. Und das war wie ein lautes Rauschen von Wassern. And he turned, und er drehte sich um, to look, um zu schauen. And he saw him, und er hat ihn gesehen. And he just collapsed and he just laid there like he was dead. Und ist einfach zusammengebrochen und liegen geblieben, wie wenn er tot wäre. John, Johannes, I can't hear you, I'm dead. Ich kann dich nicht hören, ich bin tot. You're not dead. Nein, du bist get nicht up, tot. Steh John, auf, ich bin's. No, I'm dead. Sag, nein, ich bin tot. You're not dead. You can hear me. Just wait. Get up, John. Du bist nicht tot. Steh einfach, wach einfach auf. He was so overwhelmed. This is the John who put his head on Christ's breast. Er war einfach so überwältigt. Aber das ist der gleiche Johannes, der den Kopf an seine Brust gelegt hat. When he saw Jesus in his glory. Als er Jesus in seiner Herrlichkeit sah, and we will stand before the Lord. Ist er umgefallen. Und wir werden vor dem Herrn stehen. And his glory. And the fire of his omniscience und seine Herrlichkeit und auch das Feuer seiner Allwissenheit will test our house wird unser Haus auf die Probe stellen and what it was built on. Und wird auch testen, worauf es gebaut and wurde. It says it will be tested by fire. Und es steht, es wird geprüft durchs Feuer. And some people's houses will burn up und das Gebäude, das Haus mancher Menschen wird verbrennen. As though they were made of wood, hay and stubble. Als ob es aus Holz, Heu oder Stoppeln gemacht wäre. And the thing is that these houses look the same. Und die Sache ist die, dass sich die Häuser gleich ausschauen. Let's read on. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice. Vers 26. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, is like a foolish man who built his house on the sand. Der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. The rain came, the streams rose, and the wind blew and beat against that house, and it fell with a great crash. Und der Platzregen fiel herab, und die Ströme kamen, und die Winde wehten und stießen an jenes Haus, und es fiel. Und sein Fall there's war a lot groß. Of moral people in the world who have great lives their whole life. Es gibt viele moralische Menschen in der Welt, die ein großartiges Leben führen. They're humanly good. Sie sind auf menschliche Weise and sehr gut. Human goodness will protect you. Und menschliche Güte wird dich auch beschützen. But it will not give you life. Aber es wird dir nicht das Leben geben. This crash, dieser große Fall hier, I believe, is the crash that will happen when we stand before God. Ist meiner Meinung nach der große Fall, der passieren wird, wenn wir vor Gott stehen. Kann natürlich auch für uns, auf unser Leben hier anzuwenden sein. In einer sehr großen like, Art und Weise. Am I building my life on? Die Frage eben, worauf baue ich mein Leben? Am I building it on grace and truth? Baue ich es auf Gnade und Wahrheit? Or am I just building it on grace? Oder baue ich es nur auf Gnade? I'm really not grounded in the truth. Ich bin nicht wirklich gegründet in der Wahrheit. Just everything is okay and nothing really matters. Alles and ist God in Ordnung. Mein Gott ist gnädig. Alles nicht so and genau. I really just do what I want. Und in Wahrheit tue ich einfach das, was ich gern möchte. Or I know the Bible. Oder ich kenne die Bibel. But I do what I want in terms of my attitude toward people. Aber ich tue das, was ich will, im Sinne meiner Einstellung gegenüber anderen Leuten. So this absolutely can apply and does apply to our life. Also das kann und tut auch sehr wohl auf unser Leben anwenden. Because if I'm not founded on grace and truth, denn wenn ich nicht auf Gnade und Wahrheit gegründet situations bin, are going to reveal it. Dann werden verschiedene Lebenssituationen das zeigen. But this big crash when we stand before God, aber dieser große Fall, wenn wir vor Gott stehen werden, and the fire of his countenance blows through my life. Und das Feuer seines Angesichts durch mein Leben weht. And tests where I'm at. Und prüft, wo ich stehe. Now these two houses look the same. Es ist so, dass diese zwei Häuser gleich ausschauen. We could say one was an Agathos house and one was a Sapros house. Wir könnten sagen, eines war ein Agathos Haus und eines war ein Sapros Haus. And if you came to buy one, you wouldn't know really which one. Und wenn du eines kaufen müsstest, dann wüsstest du nicht wirklich, welches zu kaufen ist. Man könnte sagen, ja, das rechte hier, das gefällt mir ganz gut. schaut großartig someone aus. Would say, well, maybe we should check the foundation. Und dann sagt vielleicht jemand, naja, vielleicht sollten wir das Fundament überprüfen. Why, it looks great to me. Ja, wieso? Sieht doch super aus. Yeah, but it's not sitting on a foundation. Ja, aber es sitzt nicht auf einem Fundament. It's sitting on something. It's just fine. Also ist egal, auf was es sitzt, das sieht doch gut aus. Well, let's get a shovel and see what it's sitting on. Naja, holen wir uns mal eine Schaufel und schauen wir mal, worauf das Haus gebaut ist. It's not sitting on anything. Es ist auf gar nichts gebaut. And they're identical. Und sie sehen genau gleich aus. And if you went into each one of them, you might even like the Sapros house better. Und wenn du in jedes hineingingst, würde dir vielleicht das Sapros Haus besser gefallen. Because the person had more time. Weil dieser Mensch mehr Zeit hatte. To put into that house, er hatte mehr Zeit, um in jenes Haus zu investieren. Because they didn't waste any time digging for the foundation. Denn er hat ja keine Zeit damit verschwendet, das Fundament vorzubereiten. This person went deep and dug deep. Aber die Person auf der linken Seite, die hat wirklich tief gegraben. And really carefully built their house on grace and truth. Und hat ihr Haus wirklich ganz vorsichtig auf Gnade und Wahrheit they aufgebaut. Learned the scripture. Sie haben aus der Schrift gelernt. They memorized verses. Haben Verse auswendig gelernt. They searched their heart before God. Haben auch ihr Herz vor Gott genau untersucht. They let the Holy Spirit convict their attitude. Und haben zugelassen, dass der Heilige Geist ihre Einstellung they prüft. Went through situations. Sind durch Situationen gegangen. And they saw, wow, I was not godly in that situation. Und haben dann selbst erkannt, dass sie nicht gläubig oder geglaubt haben in jener outwardly Situation. I was fine, but inwardly, ich meine, äußerlich war ja alles okay, aber innen wow, drinnen. I'm so proud. On the inside. Wahnsinn, wie stolz ich bin auf I mean, I was smiling, but I could have killed that person inwardly. Ich habe zwar gelächelt, aber ich hätte ihn wirklich umbringen It's können right. in meinem Herzen. It's not right. God sees the heart. Das ist nicht richtig, denn Gott sieht auf mein Herz. Am I am what I am by the grace of God? Bin ich wirklich das, was ich bin durch die Gnade Why Gottes? Why do I despise people? Wieso verachte ich andere God Menschen? Forgave me. Gott hat doch mir auch vergeben. I don't forgive others. Wieso kann ich anderen nicht vergeben? And this whole Psalm 139:23 thing. Und diese ganze Sache aus Psalm 139:23. Search me, O God, know my heart. Durchforsche mich, Herr, erkenne Try mein Herz, prüfe mich. And this whole digging deep into my heart. Und dieses ganze Tiefgraben in mein eigenes Herz into hinein. Into the Word. Und sich auch in das Wort vertiefen. Through situations. Durch Situationen. Really digging deep and saying, am I living a life based on grace and truth? Wirklich tief zu schürfen und sich zu fragen. Ist mein Leben wirklich auf Gnade und auf Wahrheit gegründet? Am I bearing kalos fruit? Bringe ich diese kalos Früchte hervor? What is my attitude? Wie ist meine Einstellung? What's my behavior? Wie ist mein Verhalten? What do I believe? Was glaube ich? What about 1 Corinthians 13? Was ist mit 1. Korinther 13? Do I suffer long? Bin ich langmütig? Am I kind? Bin ich freundlich? Love suffers long, it's kind. Denn die Liebe ist langmütig und sie ist it's freundlich. Not envious. Und sie neidet nicht. It doesn't boast about sie itself. Rühmt sich nicht. It doesn't behave itself rudely. Sie benimmt sich nicht ungehörig. It doesn't seek its own. Sie sucht nicht das Ihre. It's not easily provoked. Und wird auch nicht leichter provoziert. It doesn't think evil. Lässt sich nicht erbittern und denkt nichts Böses. Bears all things. Sie trägt alles. Believes all things. Glaubt alles. Hofft alles. Endures all things. Und erträgt alles. Oh Lord, I can't do this. Aber Herr, ich kann das nicht. I need your grace, Lord. Ich brauche deine Gnade, Herr. I really need your grace. Ich brauche sie wirklich hier. And I'm humbled then by his grace. Und dann werde ich gedemütigt durch seine Gnade. And then he gives more grace to the humble. Und dann gibt er noch mehr Gnade den Demütigen. But let's close with this. Wir wollen mit dem schließen. Okay, there was a great crash. So we're standing before the Lord. Es war also jetzt ein großer Fall. Wir stehen vor dem Herrn. And suddenly the biggest storm I've ever seen. Hits my life. Und plötzlich kommt der größte Sturm, den ich je erlebt habe in mein Leben. The presence of God. Die Gegenwart Gottes. And he tries me with fire. Und er prüft mich im Feuer. Every second of my life. Jede Sekunde meines Lebens. My attitude, my behavior, meine Einstellung, mein everything Verhalten. About me. Alles, was um mich herum ist. And what is love standing? Und die Frage ist, was bleibt übrig? For some it will be diamonds and gold and silver. Für manche wird es Diamanten, Gold und Silber sein. And for some, there's nothing left. Und für manche wird nichts überbleiben. It's like a huge bonfire. Das ist so wie ein riesen Lagerfeuer. And so, you know, we'll see some people walking up. We'll say, get the marshmallows out. Und manche werden ankommen und sagen, holt die Marshmallows raus. It's going to be a big one. Das wird hier ein großes Feuer and werden. And those who were actually believers. Und die tatsächlich Gläubige waren, but lived in something less than grace and truth. Aber in weniger gelebt haben als in Gnade and und Wahrheit. These are real believers. Das sind echte Gläubige. And they will come up and stand before their Lord. Und sie werden kommen und vor ihrem Herrn stehen. With their life, which is their house. Mit ihrem Leben, was also ihr Haus. And then all of a sudden, light and fire from the presence of God. Und plötzlich Licht und Feuer aus der Gegenwart Gottes. And it says, and some will be there. Und es steht, manche werden dort sein. And the only thing left. Und das Einzige, was übrig bleiben wird, is the fact that they're still in heaven. Ist die Tatsache, dass sie trotzdem im Himmel sind. They're just there. Sie sind einfach nur da. It says, but they lose everything. Aber es steht, sie verlieren alles. Except the fact that they're in heaven. Außer die Tatsache, die Realität, dass sie im Himmel sind. And then there's others who won't even get into heaven. Und dann gibt es andere, die gar nicht in den Himmel kommen werden. Many will say, Lord. Viele werden sagen, Herr. They'll be arguing at the white throne judgment. Und sie werden zu argumentieren beginnen. They won't even know why they're there. Sie werden nicht einmal wissen, verstehen, warum sie überhaupt dort sind. And they'll be called up as the judgment of the unbeliever. Und sie werden aufgerufen werden zum Gericht der Ungläubigen. What am I doing here? Und sich fragen, was mache ich what hier? Are we doing here? We work together. Was machen wir hier? Wir haben doch zusammen gewirkt. Lord, ja, you've made a mistake. Du hast hier einen Fehler gemacht. I did miracles for you. Ich habe Wunder getan in deinem Imagine Namen für the dich. Weeping and gnashing of teeth. Und stellt euch vor, wie das Weinen und das Zähneknirschen das sein wird. Shock on people. Der totale Schock, in den diese Menschen verfallen. Dass sie vor dem Richterstuhl stehen und mit dem Herrn zu diskutieren beginnen. Und er wird herabblicken und wird sagen, er geht weg von mir. Ich habe euch nie gekannt. Nie. Wow. That is very, very sad and sobering. Das ist wirklich sehr ernüchternd und sehr traurig. Und das ist alles deswegen, weil man das Wort seiner Gnade verachtet. Accountability to truth. Die Rechenschaft der Wahrheit gegenüber. And accountability to his grace. Und auch die Rechenschaft seiner Gnade. What more could God have done? Was mehr hätte Gott tun können? So, let's adjust ourselves. Also lasst uns anpassen. By his grace. Durch seine Gnade. Lord, I just want to be what I am by your grace. Herr, ich möchte einfach nur das sein, was du willst, durch deine Gnade. Check my heart. Prüfe du mein Herz. Watch my attitude. Schau meine Einstellung genau an. Check the fruit on your tree. Und schaut auch die Frucht auf eurem Baum an. When we read the word in our devotional lives. Und wenn wir das Wort lesen in unserer stillen Zeit. Say, Lord, show me what I'm like. Sagt, Herr, zeig mir einfach, wie ich and bin. If I'm not right. Und wenn ich nicht richtig liege, then correct me by your grace. Dann korrigier du mich durch deine Wahrheit. And I'll repent. Und ich werde Buße tun. Amen. Lord, thank you tonight. Herr, danke heute Abend for the Sermon on the Mount. Für die Bergpredigt. Actually, we forgot to read the last two verses. And I'll just read them as we pray. Wir wollen die letzten zwei Verse noch lesen. It just says, when Jesus finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching. Und es geschah, als Jesus diese Worte vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen. Because he taught as one who had authority. Denn er lehrte wie einer, der Vollmacht hat. Not as their teachers of the law. Und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Lord, thank you for the authority of grace. Herr, danke für die Autorität der Gnade. Thank you for loving us. Danke, dass du uns liebst. And thank you that you give more grace to the humble. Und danke, dass du mehr Gnade gibst den Demütigen. Lord, help us to be humbled by the fact that we fall so short. Herr, gib, dass wir gedemütigt werden durch die Tatsache, dass wir zu kurz kommen. We just know it has to be you. Wir wissen, es kannst nur du machen. Bless these words to our hearts. Segen diese Worte in unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.